HR2 Kultur. Wissenswert. Zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Das darf doch nicht wahr sein. Dieses Mistding. Er ist einfach weg. Der USB-Stick mit einem Haufen wichtiger Daten zum Arbeiten. Und Sie ahnen es, ich bin vor allem deshalb so wütend, weil ich selber schuld bin. Ich habe den USB-Stick verbummelt und das passiert mir nicht zum ersten Mal. Die kleinen Datenspeicher sind zwar praktisch, aber sie gehen mir eben leicht verloren oder ich vergesse sie irgendwo. Zum Glück stehe ich damit nicht allein. Denn ein Informatikstudent aus der US-Stadt Boston hatte das gleiche Problem und genug davon. Er schrieb ein kleines Programm, das seine Daten einfach an einen Ort verschob, wo er sie nicht vergessen konnte, ins Internet. Das Programm des jungen Amerikaners heißt Dropbox. Es legt auf allen meinen Rechnern einen speziellen Ordner an mit 2 GB Speicher. So viel wie ein gängiger USB-Stick. Was ich in diesen Ordner schiebe, ist aber auf allen Rechnern, die ich nutze, verfügbar. Selbst auf meinem Mobiltelefon. Denn die Dropbox nimmt meine Daten und speichert sie auf einem Server, einem Rechner irgendwo im Internet und liefert sie mir von dort aus auf jedes andere internetfähige Gerät, das ich nutze. Dropbox ist einer der einfachsten sogenannten Cloud-Dienste. Cloud, die Datenwolke. Das meint Server, also Großrechner, die über das Internet mit uns und miteinander verbunden sind. Die Daten bewegen sich in diesem Rechnerverbund wie die Wassermoleküle in den Wolken am Himmel. Und die Datenwolke kann ebenso schnell ihre Gestalt ändern. Daher der Begriff Cloud, Wolke. Und Cloud-Dienste wie Dropbox, das sind Programme, die auf den Servern in dieser Datenwolke laufen und nicht auf dem PC bei mir zu Hause. Sie liefern mir denselben Komfort, den ich vom PC-Programm zu Hause gewohnt bin und bieten sich inzwischen für alles Mögliche an. Neben Datenspeicherung gibt es Textverarbeitungen in der Cloud. Es gibt Kalkulations- und Bildverarbeitungsdienste, cloudbasierte Kalender, Adressverwaltung und natürlich E-Mail-Programme. Sogar Spielkonsolen sind als Dienst aus der Cloud verfügbar. Cloud Computing, das war bisher etwas für Computerexperten. Dass die dienstbaren Geister aus dem Netz jetzt auch für uns Laien selbstverständlich werden, ist eine vergleichsweise neue Entwicklung und doch hat sie schon vor einem halben Jahrhundert begonnen. This computation center at MIT, which serves more than 40 New England colleges and universities. The heart of the center is this IBM 7090 high-speed general-purpose digital computer. 1963. Ein Reporter besucht ein Computerlabor der amerikanischen Elite-Universität MIT. Forschern ist hier eine kleine Sensation gelungen. Sie haben es geschafft, dass ein und derselbe Computer erstmals mehrere Programme scheinbar gleichzeitig ausführen kann. Er verteilt seine Rechenzeit reihum auf mehrere Aufgaben, ähnlich einem Koch, der umschichtig in mehreren Töpfen rührt. Für die Nutzer des Großcomputers ist dieses sogenannte Multitasking eine Revolution. Früher mussten sie ihre Programme und Daten nacheinander beim Rechenzentrum einreichen, dann warten, bis sie dran waren und sich die Ergebnisse abholen. Jetzt können sie gleichzeitig an Terminals sitzen und arbeiten. Die Technik steckt 1963 noch in den Kinderschuhen und die MIT-Wissenschaftler beginnen mit der Entwicklung eines Betriebssystems namens Multics, übrigens mit Fördermitteln der Militärforschungsagentur ARPA, die später auch das Internet miterfinden wird. Hinter Multics steht eine Vision. Computerleistung soll genauso verfügbar sein wie Wasser oder Strom als Anschluss im Heim. Am anderen Ende der Leitung hängt statt einem Wasserwerk oder Kraftwerk ein Großcomputer. MIT-Professor Robert Farno erklärt 1964 die Kraft dieser Vision. The big difference, particularly to our society, came when power could be distributed to the electrical system and was brought into the home. Die Gesellschaft änderte sich, als elektrische Energie direkt in die Häuser kam und den Menschen neue machtvolle Werkzeuge in die Hand gab. Nun wollen wir das mit, nennen wir es, logischer Energie wiederholen. Now what we would like to do is do the same thing for what we might call logical power. Die Idee von der Computerleistung aus der Steckdose scheitert nicht zuletzt daran, dass das Versorgungsnetz noch nicht erfunden ist. Erst Ende der 60er beginnt die Entwicklung des Internets. Und nur ein gutes Dutzend Jahre später beginnt die PC-Revolution. Die revolutionäre Vision der Forscher vom MIT gerät in Vergessenheit. Versuche, sie Ende der 90er mit einem sogenannten Network-Computer wiederzubeleben, werden eher belächelt. Warum soll ich $500 für ein schwachbrüstiges, unzuverlässiges Terminal ausgeben? wenn ich für wenig mehr einen vollwertigen PC haben kann. Ein PC übrigens, der den damaligen Großrechner der MIT-Forscher in Leistung und Komfort um ein Vielfaches übertrifft. Warum sich also von einem Versorger im Netz abhängig machen? So. Schnitt ins Jahr 2011. Auftritt von Steve Jobs, Chef der Firma Apple, Visionär und Revolutionär. In den 70ern hat er den PC miterfunden, hat die Computerrevolution mit ausgelöst. Jetzt erklärt er sie für beendet. We're going to demote the PC and the Mac to just be a device. And we're going to move the digital hub, the center of your digital life, into the cloud. Der PC wird degradiert. Vom Mittelpunkt des digitalen Heims zu einem unter vielen Geräten, kündigt Jobs an, als er den neuen Apple-Dienst iCloud vorstellt. Wieso? Schließlich hat doch der Personal Computer als Mittelpunkt unseres digitalen Lebens bestens funktioniert. But it's broken down in the last few years. Why? Jetzt sind einfach zu viele Computer um uns herum. Neben dem PC auf dem Schreibtisch und im Kinderzimmer sind da unsere Laptops, unser Mobiltelefon, andere internetfähige mobile Kleincomputer wie MP3-Spieler und iPad. Und auf allen wollen wir unsere Musik hören, unsere Fotos sehen können, unseren Kalender bearbeiten, unsere E-Mails verwalten. And keeping these devices in sync is driving us crazy. Die Daten auf allen unseren Geräten synchron halten. Ein Albtraum, stellt Jobs fest. Nicht mehr zeitgemäß. Und tatsächlich, vielleicht wird man den PC, den vollwertigen persönlichen Computer, bald als Verirrung der Technikgeschichte abtun. Festplatte, großer Speicher, leistungsstarker Prozessor. All das braucht man eigentlich nicht. Es reichen ein paar billige Chips zur Kommunikation mit dem Nutzer und mit dem Internet. Die eigentliche Leistung erledigen dann die Server im Netz. Mit Cloud Computing kehrt die Technik zur Vision von der Computerleistung aus der Steckdose zurück. Da ist was Wahres dran, ja? Ich würde sagen, es kommt jetzt aber aus einer anderen Sicht wieder. Früher war es halt so, diese zentralen Rechner, das waren die einzigen, die halt groß genug waren, genug Power hatten, um überhaupt rechnen zu können. Dann kamen die PCs und jetzt kommt halt hinzu, dass jetzt halt alles ganz stark vernetzt ist. Ohne Vernetzung läuft jetzt ja nichts mehr. Und Sie haben schon recht, es kommt wieder nur aus einem anderen Blickwinkel. Ich bin zum CAST-Workshop gefahren, einer Konferenz in Darmstadt, auf der Experten über Cloud Computing sprechen. Hier in Darmstadt arbeiten an der Universität und in den Fraunhofer-Instituten ausgewiesene Cloud-Fachleute. Einer von ihnen ist Michael Herfert, Leiter des neu geschaffenen Bereichs Cloud Computing Security am Fraunhofer-Institut für Sicherheit in der Informationstechnik. Ich glaube persönlich, dass Cloud Computing die Nutzung von IT generell revolutionieren wird. Bis jetzt war es ja immer so, dass jede Firma hat ihre eigene IT aufgebaut. Jede etwas größere Firma musste halt Rechenkapazität bereitstellen, eigene Räume, eigene Administratoren, meistens dann sogar noch Klimaanlagen für die Computer, nicht für die Menschen, denn die Computer arbeiten nicht ohne Klimaanlage. Und all das könnte man jetzt ja sehr stark reduzieren, wenn man Cloud Computing nutzt. Nicht zuletzt deshalb liegen für die Industrie die Vorteile auf der Hand. Wer Rechenkapazität als Dienstleistung anmietet, muss sich um die lästigen Details der Computerei nicht kümmern, etwa um Datensicherung. Michael Herfert erklärt mir, dass große Firmen oft ihre eigenen Clouds betreiben oder betreiben lassen, sogenannte Private Clouds, während meine Dropbox in der sogenannten Public Cloud liegt, einem Rechnernetz, das von mehreren parallel öffentlich genutzt wird. Und da fangen allerdings die Probleme an. Wer sorgt eigentlich dafür, dass meine Dokumente in meiner Dropbox von keinem der anderen Cloud-Nutzer gelesen werden? Ein wirklich ungutes Gefühl bekomme ich, als ich darüber mit Maiko Jensen spreche. Er ist Computersicherheitsforscher an der Ruhr-Uni Bochum und hat ein wissendes Grinsen aufgesetzt, als ich davon erzählt habe, dass ich Dropbox nutze. Zum einen, weil er von einer Sicherheitslücke weiß, die Dropbox unlängst schließen musste. Zum anderen, weil Dropbox ein, für mich, kostenloser Dienst ist. Ähnlich wie Mail, Textverarbeitung und Büroprogramme bei Google und Co. Das senkt die Chancen, dass meine Daten wirklich sicher sind, drastisch. Also es gibt natürlich schon technische Möglichkeiten, wie man so eine Sicherheit gewinnen kann. Man kann also verschiedene Verfahren benutzen, die das Nutzen der Cloud für den Privatmenschen oder für das kleine Unternehmen sicherer machen. Die Frage ist halt nur, ob die Cloud-Anbieter da auch wirklich ein Interesse haben, das dann für die einzelnen Privatleute zu realisieren. Weil Sicherheit ist teuer. Weil Sicherheit ist richtig teuer. Wenn Cloud-Anbieter tatsächlich da irgendwie groß investiert in die Sicherheit, der verdient daran nichts. Das ist, muss man wirklich so sagen. Google verdient nichts daran, wenn sie die Sicherheit höher schrauben. Gar nichts. Sie verdienen vielleicht auf lange Sicht ein bisschen mehr Vertrauen. Aber das ist auch alles. Schlechte Karten also für mich, kleinen Privatmensch in der Cloud, in Sachen Datenschutz. So ganz will ich mich dem freundlich grinsenden Spielverderber aber nicht geschlagen geben. Stehe ich nicht auch jetzt echten Cyberkriminellen ziemlich wehrlos gegenüber, ist es da nicht sogar besser, meine Daten einem Cloud-Dienst zu übergeben? Da kümmern sich dann anders als bei meinem PC zu Hause wenigstens richtige Profis darum. Ja, sagt Maiko Jensen, aber... Das wissen viele gar nicht so ganz, wie das funktioniert. Und Sicherheit einstellen hat bestimmt noch die wenigsten bei ihrem Windows System gemacht. Aber da muss man sich vor Augen halten, was ist da das Angriffsziel? Das sind meine persönlichen Daten. Das ist vielleicht für den Kollegen aus der Schule von damals interessant, aber für den Angreifer, der jetzt wirklich großen Schaden anrichten will oder möglichst viel Geld abziehen will, bei mir als Privatmensch ist nicht viel zu holen. Andererseits, wenn er jetzt ein Cloud-System hat und das Cloud-System unter seine Kontrolle gebracht hat, dann stelle man sich vor, was da alles an Daten in dieser Cloud drin ist und von wie vielen Leuten. Das ist ein ganz schöner Batzen Geld, der dahinter steckt. Und wenn er den auf einen Schlag kriegen kann... Das lohnt sich. Also es ist so nach dem Motto, lieber die Bank ausrauben als, was weiß ich, Handtaschen klauen. Ne? Ja, das kann man so unterschreiben, ja. Dass Cyberkriminelle Kreditkartendaten und Adressen aus der Cloud abziehen, das ist eine Gefahr. Im Gespräch mit Maiko Jensen wird mir außerdem ein weiterer Punkt klar. In der Cloud mache ich mich zum gläsernen Nutzer. Wenn ein Cloud-Anbieter beispielsweise meinen Kalender führt, meine E-Mails verwaltet und meine Briefe speichert, können die Maschinen eine ganze Menge über mich, den Nutzer Jan Eggers, schließen und diese Informationen beispielsweise für Werbung weiterverkaufen. Irgendwie müssen sich die kostenlosen Dienste ja finanzieren. Da liegt der Gedanke nahe, den Schatz zu heben, der aus kommerzieller Sicht in Nutzerdaten schlummert. Das wäre zwar möglicherweise ein Verstoß gegen Datenschutzgesetze, aber sind die überhaupt bindend für die internationalen Anbieter? Überhaupt, wenn Daten in der Wolke gespeichert sind, in einem weltweiten Rechnerverbund, dann kann man einfach nicht sagen, wo sie gerade liegen. Ist das mit nationalem Recht noch in den Griff zu bekommen? Mit dieser Frage wende ich mich an eine Juristin und Datenschützerin, Ninja Marnau vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Kiel. Das klingt jetzt so ein bisschen, als ob ich mich da in den Wilden Westen begebe. Im Moment ist das leider noch der Fall. Denn Cloud-Service-Provider lassen sich im Moment meistens gar nicht darauf ein, Ihnen als Nutzer tatsächlich zu sagen, was Sie wie machen. Das verbuchen Sie alles unter Geschäftsgeheimnis und insofern geht Sie das als Kunde aus deren Sicht gar nichts an. Was für Sie natürlich schwierig ist, denn Sie wissen nicht, was mit Ihren Daten überhaupt passiert. Besonders nicht bei amerikanischen Unternehmen, das weiß ich von meinen Recherchen. Weil die Datenschutzgesetze in den USA veraltet sind, reicht zum Zugriff auf die Daten in vielen Fällen ein einfacher Antrag einer Staatsanwaltschaft. Als der Computerriese Microsoft sein cloudbasiertes Büropaket Office 365 in London vorstellte, musste ein Microsoft-Manager zugeben, dass US-Strafverfolger Zugriff auf die Daten bekommen, wenn sie sich auf die amerikanischen Antiterrorgesetze berufen. Selbst dann, wenn die Daten, um die es geht, in Europa gespeichert sind. Die Juristin Ninja Marnau sagt, immerhin bewegt sich einiges. Sie geht davon aus, dass Cloud-Dienstleister gerade in der EU immer mehr Gewicht auf Transparenz und Datenschutz legen werden. Im Moment aber, sagt sie mit einer Deutlichkeit, die Juristen nicht oft haben, im Moment sollte man Cloud-Services mit sehr spitzen Fingern anfassen. Sobald Sie personenbezogene, sensible Daten verarbeiten, muss man das leider noch so sagen. Mit spitzen Fingern und sehr genau angucken, was man da genau an Daten transferiert. Aber habe ich wirklich die Wahl? Je mehr mein Schreibtisch-PC zum Relikt wird, zum Überbleibsel einer allmählich endenden Computerära, in der wir unglaublich komplizierte Maschinen und Programme selbst kauften und betrieben, desto mehr Unannehmlichkeiten habe ich, wenn ich mich der Cloud verweigere. Es ist vertrackt und dabei sah alles so schön und einfach aus, als ich die Dropbox für mich entdeckt hatte. Ich war einer von den Cloud-Nutzern, über die Apple-Chef Steve Jobs spottete. Now some people think the cloud is just a hard disk in the sky. Dass die Cloud nur eine Art Festplatte im Himmel ist, das denke ich nach meinem Besuch bei den Experten nicht mehr. Eher drängt sich das Bild eines allgegenwärtigen, dienstbaren Geistes auf, den wir besser kontrollieren müssen, damit er nicht eines Tages uns kontrolliert und an dem wir trotzdem nicht mehr vorbei können. Undenkbar zum Beispiel, dass ich meine Daten wieder zwischen allen meinen Rechnern hin und her trage. Auch wenn ich weiß, dass es eine mehr als theoretische Möglichkeit gibt, dass Dritte meine Daten so auch mal mitlesen. Aber ich, der ich so häufig USB-Sticks verschlampe, musste mit diesem Risiko auch schon leben, als ich die Daten noch in der Tasche trug. HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.